1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis. Wohnzimmer. Ich habe mich bei Pokémon Go abgemeldet. Wie viele Erfahrungspunkte hast du denn? Null. Das Spiel ist voll lame. Ich jage seit Wochen Pokémons, aber in meinem Zimmer ist einfach keins. Alter, du musst draußen suchen. Draußen? Das ist doch viel zu gefährlich. Ich habe gehört, da machen Vögel hin. Alter! Hola, Jungs. Hi, Sie. Ich spiele gerade ein Spiel für Go-Go-Tänzerinnen. Es heißt Go-Go-Go. Und ich hatte mal ein Spiel für Go-Spieler. Das heißt Go. Oh, unser Metal-Nachbar Jörg kommt. Hallöchen, Nachbarn. Ich spiele schon den ganzen Sommer Metal-Festival Go. Da muss man im Dunkeln sein Zelt finden und sich auf dem Dixi-Klo ein Virus einfangen. Absolut true. Cool. Auf jeden Fall besser als die Homeoparty neulich. Gibt's hier auch Getränke? Klar, auf der Homeoparty gibt's Bier-Globuli. Hier. Da ist nur 0,00001% Bier drin. Aber der Körper erinnert sich dran, wie es ist, betrunken zu sein. Yeah, Homöopathie, yeah. Ich habe selber ein Spiel programmiert. Es heißt Manuel Go. Cool, zeig mal. Okay, da versuchst du ein Mädchen anzusprechen. Hallo, sammelst du auch Socken? Aber sie sagt Manuel Go. Geil, das ist ja wie in echt. Yeah, Manuel, go, yeah. Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de